Das erste Werk ist Sopra un basso rilievo antico sepolcrale von Klaus Ospald. Wir hören den Tubisten Hans Nickel zusammen mit dem WDR-Rundfunkchor Köln, dem Schlagquartett Köln und dem Experimentalstudio des Südwestrundfunks unter Leitung von Rupert Hubert. Oh! Yeah. Thank you. Sopra un basso Relievo antico sepolcrale von Klaus Ospald aus dem Zyklus auf Texte von Giacomo Leopardi Nummer 5. Das war eine Aufnahme von 2012 mit Hans Nickel Tuba, dem WDR-Rundfunkchor Köln, dem Schlagquartett Köln und dem Experimentalstudio des Südwestrundfunks. Die Leitung hatte Rupert Hubert. Kolibri ist der Titel des folgenden Stücks von Joachim F.W. Schneider. Es musiziert das Ensemble Moderna. Thank you. Barbara Hasenpusch Flöte, Wolfgang Ostermeier und Hubert Steiner Gitarre. Das Ensemble Moderna mit Kolibri von Joachim F. W. Schneider. Von Klaus-Hinrich Stamer jetzt die Szene nach Euripides Singt Vögel. In einer Aufnahme mit Michael Krämer Sopran, Helmut Clemens Tenor und im Ensemble Trial and Error, die Leitung hat Boida Dimov. Sing das entsetzliche Lied jetzt. Sing! Muse, lass hören des Todes Gesang. Ihr da, schließt enger die Reihen und weinend vereinigt die Stimmen zum Gebinde des Grams. Die Mutter, die den Vögeln vorsingt. Den Tod. voi. Tenateis, cada dia, y en vuestro grito expresáis la inocencia del mundo. Canta, canta, y elevaos con el alma que me arrancáis y no vuelva a la tierra. Stürzt ihn vom Turm! Weidet euch an seinem Blut, Bestien! Ist das euer Sieg, o Kind? Du Ebenbild des herrlichsten aller Söhne! Da Das letzte Schiff bereit, unserem Herrn, dem Sieger über Troja, die Beute heimzutragen. Andromache, die Mutter dieses Söhnchens hier, ließ willenlos sich schon auf eines unserer Schiffe führen. Einzig dem Grabe Hektors galt ihr letzter Blick. Starr auf dem Deck stand sie, solange das Schiff vom Ufer aus zu sehen war. Dann entschwand sie uns aus dem Gesicht, ein Schatten nur am fernen Horizont. Eins jedoch war ihr gewährt. Sieh hier, den Sohn von Hektor, deinem Sohn. Die kleine Leiche. Nicht ich war's, der ihn vom hohen Turme stieß. Nicht ist es Pflicht des Herolds, solche Taten selber auszuführen. Die sollst du nun begraben, alte Frau. Und dann an Bord. So der Befehl. Dort eilt die Wolke, ungerührt, wie eh und je. Die Schwalbe stürmt, der Fluss fort trägt er Well auf Welle. Hier knie ich und rufe nach Gerechtigkeit. Doch was ich rufe, ist ein schwaches Wort nur. Singt, Vögel, singt. Singt Vögel von Klaus-Hinrich Stamer. Mit der Sopranistin Michaela Krämer und dem Tenor Helmut Clemens, begleitet vom Ensemble Trial and Error unter Leitung von Bojdar Dymov. Concerto Bavarese auf Bayern 2. Auf dem Programm jetzt Robert H.P. Platz, Branenwelten 6 für Klavier und Live-Elektronik. Am Klavier Neos Estrellas Calderón, Klangregie Augustin Müller und Lennart Scheuren. Thank you. Thank you. Sternenwelten 6 von Robert H.P. Platz. Eine Liveaufnahme von 2016 aus dem Kammermusiksaal der Hochschule für Musik in Würzburg. Die Pianistin war Neus Estrellas Calderón. Klangregie hatten Augustin Müller und Lennart Scheuren. Damit kommen wir zum letzten Programmpunkt in diesem Concerto Bavarese, an den Rändern des Maßes von Gerald Eckert. Er selbst leitet das Ensemble Reflexion K. Thank you. Thank you.

Mit dem Ensemble Reflexion K präsentierte Gerald Eckert seine Komposition an den Rändern des Maßes.